بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دي 30. Frage zu 200 Fragen und Antworten zur Aqida sagt: Was sind die Bedingungen des Zeugnisses? Mohammed ist der Gesandte Allahs und wird das Zeugnis ohne angenommen? Und der Autor sagt hier: Also, was für Bedingungen gibt es? Und was sind die Bedingungen? So wie wir bei der Shahada hatten, bei La ilaha illallah, sagt er, gibt es auch Bedingungen zu Muhammad Rasulullah und wird auch ohne dieses Zeugnis angenommen. Und der Autor sagt, der Diener wird nicht in den Islam eintreten, nur durch diese zwei Zeugnisse, also durch La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Sie sind untrennbar. Nur wer diese zwei, das sind meine Worte, nur wer diese zwei ausspricht, der wird Muslim. Es reicht nicht, wenn man nur sagt La ilaha illallah, und es reicht nicht, wenn man nur sagt Muhammad Rasulullah. Man muss beide kombinieren, um in den Islam einzutreten. Deshalb sind die Bedingungen des zweiten Zeugnisses, sagt er hier, genau wie die Bedingungen des ersten Zeugnisses von La ilaha illallah. La ilaha illallah. Und diese haben wir auch durchgenommen, diese ganzen Zeugnisse. Das sind, manche sagen 7, manche sagen 8, wie schon besprochen. All diese Sachen müssen auch auf Muhammad Rasulullah zutreffen, damit sie erfüllt werden. Und die meisten, wie gesagt, machen diese Sache auch unwissentlich, was diese Punkte sind. Die meisten lieben den Gesandten, die meisten handeln nach ihm, die meisten schätzen ihn und so weiter. Diese Angelegenheiten wissen die meisten, auch wenn sie die Punkte nicht wissen. Aber der Autor will ja darauf spielen, dass die Bedingungen dieselben sind wie von La ilaha illallah, obwohl man sich darüber ein bisschen streiten kann, weil nicht alle Punkte kann man hierauf anwenden. Aber inshallah ta'ala ist der Sinn dahinter klar, denke ich. Deswegen geben wir uns damit zufrieden. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.